besser als ne Krönung. Besser als ne Krönung. Ja, ja, alles wunderbar, der Plan steht, es läuft genauso wie geplant. Die ersten Lieder sind im Kasten, es ist vorbei mit Randtasten und Rasten. Ich geb jetzt voll Gas und hab dabei Spaß ohne Ende. Auf jedem Gelände kick ich Styles ohne Ende bis zur Ende. Schreib ich meine eigenen Lieder und leb sie jeden Tag immer und immer wieder. Das ist der Kick, den ich heute brauch, viel besser als jeder Rauch in meiner Lunge. Ich hab heute so viel Luft in meiner Lunge, Junge, es reicht für vier. Hat der Tag mich gepackt, geh ich ab wie ein Stier. Yeah, ich verwirr euch mit meinen Ansichten, keine dummen Ghetto-Geschichten. Bei mir gibt's unterm Strich Fakten auf dem Tisch, es werden die Karten neu gemischt. Die ersten Schritte sind schon im Kasten und schon das kracht. Kann's kaum abwarten, jetzt wird Song für Song fertig gemacht. Nacht für Nacht schieb ich Schichten mit Stift und Zettel. Gut nachgedacht, fang ich an zu dichten. Der Kanzler! Ich bin süchtig nach dem Scheiß, wie beim Junkie der Mond. Knallt bei mir mein Mikrofon. Ich bin süchtig nach dem Scheiß, deshalb geht der Plan auf. Ich sag's euch, eine absolute Dröhnung. Glaubt mir, besser als eine Dröhnung. Besser als eine Dröhnung. Besser als eine Dröhnung. Besser als eine Dröhnung. Erzähl euch ein paar Geschichten aus meinem Leben, ohne die Wahrheit zu verdrehen. Ich will nur noch rappen, genieß es frei zu sein. Die Folge, wenn es geht im Sonnenschein. Reime, Reim zu Reim, ohne Blatt vom Mund, ohne Schleim. Haut mein Text rein und so muss es immer sein. Der Plan geht auf, es geht voran. Oh Mann, ich kann es kaum glauben, wie schnell es ging, wie alles anfing, weiß ich noch ganz genau. Und jetzt, ein halbes Jahr später, steht da der Plan. Und es läuft und läuft, wie Bier aus dem Zerfahren. Der Plan geht auf, ich komm immer besser drauf. Und die Beats werden immer fetter, yes, es wird immer besser. Ich bin noch lang nicht in bester Form, da geht noch was. So schnell mach ich nicht schlapp, hab grad erst Lunte gerochen, versprochen hab ich's mir. Ich studiere das ganze System und werde an anderen MCs die Worte im Mund umdrehen, bis es alle verstehen. Es muss auch anders gehen. Winde wehen in alle vier Richtungen, nicht nur aus einer rot beleuchteten Lichtung. Ich zieh meine Dichtung aus allen vier Windrichtungen. Deshalb geht der Plan auf und der heißt Vernichtung. Der Kanzler! Ich bin süchtig nach dem Scheiß, wie beim Junkie der Mond. Knallt bei mir mein Mikrofon. Ich bin süchtig nach dem Scheiß, deshalb geht der Plan auf. Ich sag's euch, eine absolute Dröhnung. Glaubt mir, besser als eine Dröhnung. Besser als eine Krönung. Besser als eine Krönung. Ich bin süchtig, ich weiß, was das heißt, der Scheiß. Bei 112 Music fließt viel Schweiß. Herzlich willkommen in der Community. Ich bin MC, direkt aus Bochum City mit dem Kanzler. Kick ich die Beats, extra large, heute ist plus rauch ein bisschen Weed. Im Acapulco weiß genau jeder, was geschieht. Es gibt Freestyles und fette Beats hier vom Unity, vom Easy Wing, von Missy Vanessa und dem Kanzler. Extra large, wenn das nicht passt, dann verschanzt dich irgendwo anders. Denn Bochum City wandert, wandert nicht dein Kopf, wandert mit Hip-Hop. Jetzt kommt einer, der freestylt nonstop mit dem Kanzler unterwegs. Extra large, na wie geht's, hey, mir geht's gut, alles fett im Business. Ich bin süchtig nach dem Scheiß, wie beim Junkie der Mond. Knallt bei mir mein Mikrofon. Ich bin süchtig nach dem Scheiß, deshalb geht der Plan auf. Ich sag's euch, eine absolute Dröhnung. Glaubt mir, besser als eine Dröhnung. Besser als eine Dröhnung. Besser als eine Dröhnung. Besser als eine Krönung.